Hier ist der Deutschlandsender, hier sind alle deutschen Sender und der deutsche Kurzwellensender. Rundfunkhörerinnen und Rundfunkhörer Deutschlands und jenseits der Grenzen. Das junge nationalsozialistische Deutschland wehrt sich gegen Lügen und Gräuelmeldungen, die ein Teil der Auslandspresse verbreitet hat. Wahrhaftigkeit ist die Wegrichtung für ehrsam arbeitende Menschen. Lüge und Betrug vernichten den Menschen und vernichten das Schicksal eines Volkes, wenn es ein Scheindasein in Lug und Trug wird. Das nationalsozialistische Deutschland baut den Staat, erzieht das Volk in unbegrenzter Wahrheit wieder. Die Gegner dieses Deutschlands aber lärmen mit Lüge und schamlosen Gräuelmeldungen. Man verbreitet Berichte, die jeglicher Wahrheit entbehren. So hat Ende Juli dieses Jahres die freie Presse in Amsterdam eine Lügenmeldung gebracht, nach der der Reichstagsabgeordnete Alfred Faust der SPD in dem Konzentrationslager in Bremen zu Tode geprügelt worden sei. Daraufhin hat der Reichstagsabgeordnete Alfred Faust aus dem Konzentrationslager Bremen einen Brief an die Presse in Amsterdam gerichtet, worin er frei erklärt, dass er lebt, dass er in jeder Weise frei und unbehelligt, soweit es im Konzentrationslager möglich ist, umhergeht, in keiner Weise jemals schlecht behandelt worden sei. Eine Lüge jagte die andere Lüge. So bringen wir heute einen wahrheitsgemäßen Ausschnitt aus dem Konzentrationslager Groß-Berlins. Wir sind mit dem Mikrofon nach Oranienburg hinausgewandert und wollen nun versuchen, Ihnen und der Welt die Wahrheit, ein Spiegelbild des Lebens, aller Vorgänge im dortigen Konzentrationslager, der in Schutzhaft genommenen, verirrten, verhetzten und schuldig gewordenen Volksgenossen zu Gehör zu bringen. In diesem Konzentrationslager in Oranienburg befinden sich prominente Führer der SPD und KPD-Funktionäre, befinden sich Menschen, die sich schuldig gemacht haben durch Raub am deutschen Volksvermögen, die sich vergangen haben gegen Sitte und Moral, Staat und Volk, gegen die Weltanschauung des deutschen Menschen. Wir befinden uns hier zum Beispiel in einem gewölbten, großen Raum. Längs sehen wir bretterverschlagartige Bettzellen. Und man muss sagen, aus der Primitivität der Herstellung kann man auch die Bequemlichkeit der Leute feststellen. Wo befindet sich denn nun hier zum Beispiel, wurde mir gesagt, wir befinden uns hier in den Räumen, wo der sonst so allbekannte Rundfunkgewaltige Braun wohnt. Wo befindet sich denn hier die Wohnung von Braun? Da müssen wir in eine andere Kompanie gehen. Braun befindet sich in der 7. Kompanie. Wir werden diesen Raum auch nochmal besichtigen. Dort haben wir noch verschiedene jener Systemgrößen der verflossenen 14 Jahre untergebracht. Ich darf bei dieser Gelegenheit Ihnen vielleicht ganz schnell erklären, wie eine solche Kompanie aufgebaut ist. Eine internierten Kompanie besteht aus zwei Zügen. Die Leute sind hier in den Kompanie. Da ist hier und belegt mit 117 Mann. So, Sie haben hier also immer einen sogenannten Vorgesetzten der Häftlinge, der selbst Häftling ist. Jawohl. Und er meldet, wenn hier ein Besucher kommt, die Stärke und Belegschaft des Saales. Jawohl. Hier also sind angebracht der Name des betreffenden Inhaftierten, die Nummer, unter der er hier verbucht ist, oben in der Aufnahmeabteilung, an seinem Bett auch wieder nummeriert, das Essgeschirr, der Trinkbecher, alles eben vorbildlicher militärischer Ordnung.